None. None. None. None. None. None. None. None. None. None. None. None. None. Erfrag mich, hast du noch bisschen Weed? Und ich sag nein. Erfrag Bruder, hast du was zum Ziehen? Und ich sag nein. Erfrag Dicker, bist du aus Berlin? Und ich sag nein. Sie fragt, Alter, willst du mit mir chillen? Und ich sag nein, nein, nein, nein. Und ich sag nein, nein, nein. Und ich sag nein, nein, nein. Und ich sag nein. Nein, nein, ich hab keine Zeit. No, no, no, no, no.